Kundgabe 5427. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.7.1952. Tarnung des Satans, wo Licht zur Erde geleitet wird. Der Satan wirket mit viel List und Tücke, und er verkleidet sich, so dass er schwer erkannt werden kann. Denn er wirket oft in gleicher Gestalt wie meine Auserwählten, um mein Wirken zu entkräften. Es ist seine ständige Arbeit, dort wo ich Licht gebe, dessen Leuchten unwirksam zu machen, das Licht zu verlöschen oder zu verhindern, dass mein Licht euch Menschen berührt. Denn die Wahrheit ist für ihn die Gefahr, erkannt zu werden als mein Gegner, und darum wird er sich oft des gleichen Mittels bedienen, um nun Anhänger zu gewinnen für sich, auf das meines sanften Lichtes nicht mehr geachtet wird. Er ist immer darauf bedacht, meinen Einfluss auf die Menschen zu entkräften. Er stellt sich selbst in den Vordergrund und will, dass er als göttlich anerkannt wird, weil er dann sein Spiel gewonnen zu haben glaubt, wenn er mich entthronen und meine Stelle in den Menschenherzen einnehmen kann. Und er wird auch viel Erfolg haben, so wie sich die Menschen selbst ihrer Erkenntnis berauben, so wie sie nur einen dem Gegner verwandten Fehler haben, so wie sie überheblichen Geistes sind, also nicht in tiefster Demut mir entgegenkommen, die dann auch sie schützet vor ungöttlichem Einfluss. Mein Gegner verwirrt oft das Denken der Menschen. Mein Gegner überschüttet sie mit Lob und Anerkennungsworten, die jegliche Demut verjagen. Und wer nun solche Worte für sich in Anspruch nimmt, ist auch schon ihm unterlegen. Er ist ihm in die Hände gefallen und ein willkommenes Objekt geworden für seinen Plan, die reine Wahrheit, das Licht von oben zu gefährden durch scheinbar gleiches Wirken, das jedoch nicht in mir seinen Ausgang nimmt, sondern von meinem Gegner vorgetäuscht wird, um die Menschen zu verwirren und mit diesem Wirken zugleich auch das Wirken meines Geistes abzulehnen, das die reine Wahrheit ist. So werdet ihr nun auch meine Warnungen vor falschen Propheten verstehen. Denn da, wo rechte Propheten sind, werden auch immer falsche Propheten auftreten oder erkenntlich sein, die stets in gleicher Weise hervortreten und dennoch nicht von mir gesandt sind. Und das ist das sichere Erkennungszeichen für meinen Gegner, dass er dort sich immer einfindet, wo eine große geistige Aktion eingeleitet wurde, wo also die Lichtwelt offensichtlich mit der Erde in Verbindung tritt und wo göttliches Wirken unzweifelhaft zu erkennen ist. Dort macht sich auch der Gegner breit. Und zwar reiht er sich selbst ein in den Kreis derer, die mir zustreben. Und er nimmt gewissermaßen die göttlichen Gnadenzuwendungen für sich in Anspruch, um dann daran anzuknüpfen und langsam aber sicher Gegenarbeit zu leisten, bis es ihm gelungen ist, dass die Wahrheit zurückgedrängt und sein Wirken in den Vordergrund gestellt wird. Die Wahrheit setzt sich wohl durch, zwingt jedoch nicht zur Annahme, wo der Wille nur schwach ist und darum sich erneut von dem Gegner gefangen nehmen lässet. Der freie Wille, den ich stets respektiere, macht es wohl möglich, dass auch mein Gegner sich ausbreiten kann, weil ihm kein Widerstand entgegengesetzt wird. Nimmermehr aber lassen sich meine Kinder auf Erden blenden von einem Truglicht, das sie erkennen können, weil es kein rechtes Licht ausstrahlt. Doch ich habe euch gewarnet, stets und ständig vor falschen Christis und falschen Propheten. Darum achtet darauf, denn dadurch habe ich selbst sie auch bestätigt. Sie werden kommen und sind schon da. Und in der Endzeit werdet ihr noch oft von solchen vernehmen. Doch wo falsche sind, müssen auch echte sein. Und darum solltet ihr prüfen. Und wieder sage ich euch, leget den Maßstab an der Lichtfülle dessen an, was euch als göttliche Wahrheit geboten wird. Wenn ihr nachweislich etwas in Empfang nehmet, was euch Erkenntnis, also Licht vermittelt, dann ist es von mir ausgegangen und dann sind die Propheten echt, das heißt, in meinem Auftrag tätig. Was euch aber unklare Begriffe gibt, was nur Scheinlicht ist, was wohl als Gleiches erscheint, doch bei ernster Prüfung sich als Blendwerk ergibt, das lehnet ab als Blendwerk des Gegners, der in der Endzeit mit erhöhtem Eifer einzuwirken suchet auf alle, die er zu verlieren fürchtet. Denn er nimmt jede Gelegenheit wahr, wo er mich aus den Herzen der Menschen verdrängen kann. Aber er ist zu erkennen, denn ihm fehlt die Weisheit. Und daher entbehrt auch alles der Weisheit, was er als Truglicht aufleuchten lässet, durch den Willen der Menschen, die ihm noch verfallen sind, weil sie seine Merkmale noch an sich tragen. Geistige Überheblichkeit, Weltsinn und Eigenliebe, und die darum eine Maske tragen, unter der sich mein Gegner verbergen kann. Amen.